Spanische Schlösser. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Dritter Teil. Ich stieß die Tür zur Bar auf, in der ein einsamer Gast an der Theke klebte. Ich erkannte ihn auf der Stelle. Er sah noch genauso klein und genauso nett aus wie neben mir im Flugzeug. Seiner Zeit, hätte ich fast gesagt. So lang schien es her zu sein. Wer bin ich? Die Parole ist Emily 12 Trees. Nie gehört von der Dame. Eine Großtante von Ihnen, die ein Buch geschrieben hat, haben Sie gesagt. Wollen Sie mein Freund bleiben? Solange uns nichts Besseres einfällt. Dann lesen Sie das Buch bitte nicht. Nie und unter keinen Umständen. Wie heißt es denn? Ich habe einen Eid auf einen ganzen Stapel von Bibeln geleistet, das niemals jemandem zu sagen. Sie machen mich immer neugieriger. Raten Sie mal, wo ich heute Abend war. Wo? In einem Popkonzert. Na, demnächst fangen Sie noch an zu rauchen. Sehen Sie mal. Wer zum Teufel ist denn das? Das, mein Freund, ist Apollyon. Es war Apollyon, der Engel der Abgründe, der grimmige Verderber des Johannes, der Erzfeind der Menschheit. Allerdings in gereinigter Ausgabe, die Hauer gezogen, die Klauen gestutzt, kurzum reduziert auf einen Dämon in einem Schmierenstück. Er trug ein scharlachrotes Wams und flammenfarbene Strumpfhosen, dazu halbhohe rote Stiefel. Und sein Haar war listig, aber unüberzeugend, mit viel Brillantine zu zwei hörnerartigen Gebilden geformt. Sein Gefolge bestand aus nur zwei Personen, was zeigt, dass auch Teufel neuerdings den Gürtel enger schnallen müssen. Die eine war ein typischer B-Movie-Gangster, die andere weiblich. Ein Mädchen namens Theresa. Na, da gefriert Ihnen das Blut in den Adern, Bücherwurm, was? Vorläufig liest es noch. Er ist mit richtigem Namen McGuire, Terence McGuire. Sie kennen ihn näher? Ich habe ihn erfunden. Das Mädchen andererseits. Nicht unbedingt der Typ eines Groupies, wie? Die kenne ich nun wieder. Keine Sorge, Apollyon tut Mädchen nicht weh. Nur das ist meine geringste Sorge, aber ich muss mit ihr sprechen. Dann Bücherwurm auf ins Getümmel. Ich steuerte hinüber, wo Theresa saß, eingeklemmt zwischen diesem Pseudo-Belzebub und seinem Leibwächter, ließ mich unaufgefordert nieder und fand mich prompt von drei überraschten und feindseligen Blicken fixiert. Was wollen Sie? Ich habe Sie überall gesucht. Warum? Weil es etwas zu sagen gibt. Nicht jetzt. Doch jetzt, und zwar unter vier Augen. Bedauere. Ich muss darauf bestehen. Ey. Das ist ein Wort, das Apollyon nicht gerne hört, Mister. Hat's zu viele Silben? Klugscheißer. Geht er dir auf den Keks, Apollyon? Hat der Mister auch einen Namen? Er heißt Mayer. Mhm. Dann ist es höchste Zeit, Mayer, dass ich dich mit New Winter bekannt mache. Ich bin Apollyons Schutzengel. Du weißt, was ein Schutzengel ist, Mayer? Ein angeheuerter Leibwächter, nehme ich doch stark an. Hm. Ganz recht. Er ist auf eine Dusche aus. Liegt ganz bei dir, Mayer. Verdufte oder bleib und lass dir eine Dusche verpassen. Ich bleibe, weil ich mit Theresa sprechen muss. Jawohl, Bücherwurm. Sie bleiben. Oh, Mr. Milhouse. Na, Miguel? Woher freut Sie zu sehen, Mr. Milhouse? Schade, dass ich das Kompliment nicht erwidern kann. Irgendwas nicht in Ordnung, Mr. Milhouse? Ich war heute Abend in deiner Show. Das Publikum war spitze. Sie sind total ausgeflippt. Und du warst fürchterlich. Wer bist du, Miguel? Und woher kommst du? Mr. Milhouse, ich... Ich hab's nicht wörtlich gemeint. Ich weiß nur allzu genau, wer du bist und woher du kommst. Was mir Kummer macht, genau genommen, ist die Frage, wohin es mit dir geht, falls überhaupt. Wieso lässt du dir das gefallen, McGuire? Ja, halt die Klappe, Theresa. Und das lass ich mir nicht gefallen. Du verstehst nicht, was... Ich verstehe genug. Wenn du dich von dem hier anstinken lässt, bitte. Aber ich muss ja nicht dabei sein. Na, dann nur ab. Wenn Sie mich immer noch sprechen wollen, Mayor. Morgen früh gern. Gute Nacht. Und jetzt zu dir, Nuke oder Puke oder wie du heißt. Nuke, Mr. Milhouse. Wo hat McGuire dich eigentlich aufgegabelt? Terry und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und wie siehst du deine Aufgabe als Schutzengel, Nuke? Ich passe auf, dass Terry, Apollyon, dass ihm nichts passiert. Sehr gut. Aber noch ein bisschen ungenau. Soll ich dir sagen, wie ich sie sehe? Man lernt ja immer noch dazu. Ich sehe also deine Aufgabe darin, dass du McGuire vor kleinen dummen Mädchen schützt, die ihm die Kleider vom Leib reißen oder sich in seinen Gitarrenkasten schmuggeln wollen. Kann natürlich auch vorkommen, dass du einen beknackten Fan, der ihm ans Leben will, vors Schienbein treten musst. Aber was garantiert nicht zu deinem Job gehört, ist, Leuten wie meinem Freund Mr. Mayer hier dumm zu kommen. Hab's nicht gewusst, dass er ein Freund von Ihnen ist, Mr. Milhouse. Ich habe ungezählte Freunde. Das weiß ich von jetzt ab. Und du schreibst dir das auch hinter deine feuchten Ohren, McGuire? Ja, Mr. Milhouse. Gut, dann nimm ihn jetzt unter den Arm, Duke. Und bring ihn ins Bett. Ja, Mr. Milhouse. Sag schön gute Nacht, McGuire. Gute Nacht, Mr. Milhouse. Das war ja heftig. Nicht so heftig, wie ein Duke mit Ihnen umgesprungen wäre. Ist er gut? Gut, dass ich nicht lache. Das sind doch alles Murkser. Meinen Sie das im Ernst? Popmusik ist der Betrug des 20. Jahrhunderts. Aber Ihnen persönlich macht sie Spaß. Geld macht sie, das ist alles. Er konnte einem beinahe leid tun. Vergessen Sie es. Wenn er jener Goldene schafft, wird er versuchen, mich kurz und klein zu hacken. Was Sie sich nicht gefallen lassen würden. Richtig. Was würden Sie machen? Ihn verkaufen. Vielleicht sogar ihn sich selbst zurückkaufen lassen. Hm. Und wenn er unter der Goldenen bleibt? Dann kann er wieder wie gehabt fromme Bilder pinseln. Sie können mir Angst machen. Ins Bett auch mit Ihnen, Bücherwurm, und träumen Sie was Süßes. Ich ging auf mein Zimmer und fühlte mich wie eine gefährdete Spezies, was ja so unrichtig nicht sein mochte. Ich zog die Vorhänge zurück und ließ mir die Lichter der Stadt ins Gesicht scheinen. Muster, die nichts sagten. Formen ohne Inhalte. Funktionsgeflimmere. Neon nichts. Am ehesten schienen sie noch, mit einer Art von trübem Stolz, die Frage an die niedrigen Wolken zu werfen, ist die Menschheit womöglich doch nur ein schiefgegangenes Experiment? Ich schloss die Vorhänge wieder. Hatte genug von Vergangenheit, Gegenwart und weiß der Teufel, was für eine Zukunft, als ich ein leises Klopfen hörte. Theresa. Sie kennen ja die komischsten Leute. Gut, Zufallsbekanntschaft. Waren wir nicht für morgen früh verabredet? Ist es doch schon. Ach ja, meine Uhr gibt den Rechner. Kommen Sie rein. Wer ist denn dieser schaurige Typ? Er scheint mit Popstars zu handeln. Bitte. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Im Flugzeug. Ist das wahr? Nein, es ist nicht wahr. Er ist Oberst beim KGB, wie ich auch, wie wir alle. Was viel böses Blut macht. Zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer. Warum schreien Sie mich an? Tue ich doch nicht. Doch. Ich werde mich nicht mit Ihnen streiten. Sie sind ein Heuchler, Mayor. Wenn Sie meinen. Sie wissen, dass mein Großvater tot ist, nicht wahr? Was ich wusste und Ihnen hatte sagen wollen, war nur, dass man ihn ins Krankenhaus eingeliefert hat. Das ist, wie gesagt, überholt. Von wem wissen Sie es? Arnold. Wenn Ihnen nur meine Telefonrechnung nicht juckt. Was haben Sie jetzt vor? Ich fahre nach Hause. Wie beneidenswert. Hat Sie das aufgeregt, wie Milhouse diesen Clown behandelt hat? Ich wüsste nicht, warum. Naja, das kommt drauf an, wie Sie zu McGuire stehen. Ich kenne ihn aus London. Ein Heiligenbildermaler. Naja, warum nicht? Woher wissen Sie denn das? Milhouse hat sowas gesagt. Was noch? Dass er wahrscheinlich schwul ist. Das sind sie doch alle. McGuire, mein Großvater, die alte Tunte Jocelyn Moment Coleman. Moment mal. Wer hat das von Ihrem Großvater behauptet? Coleman muss es doch wissen. Ah, vergessen Sie den mal. Hat Ihr Großvater Sie irgendwann zur Seite genommen und gesagt, Theresa, mein Schatz, es lässt sich nicht mehr verheimlichen und du sollst es als Erste wissen. Ne? Reden Sie keinen Quatsch. Ich nehme das als Nein. Tun Sie das. Jocelyn Coleman ist Ihr einziger Gewährsmann. Vermutlich. Warum werden Sie dann so hysterisch? Er macht mir Angst. Coleman macht Ihnen Angst. Immer schon. Erzählen Sie mir morgen früh davon. Ist das ein Rauswurf oder wie? Richtig. Der Morgen brachte Sonnenschein. Und einen vom Frühling geborgten oder auch an ihn zurückgezahlten Tag. Und ich ging hinunter, wo ich den erstaunlichen Mr. Milhouse gestiefelt und gespornt für die Abreise fand. Ah, guten Morgen, Bücherwurm. Sie kommen mir lebewohl zu winken? Wohin geht's denn? Zurück in den Smog von London, nächste Woche New York. Na dann, angenehmes Jetlag. Danke, ergebenst. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Nur raus damit. Wo finde ich McGuire? Das soll ein Gefallen sein. Tja, wer weiß. Hier, auf meiner Karte. Zwei Adressen für den Preis von einer. Fängt ja gut an, der Tag. Dann steigen wir mal kurz ins blaue Firmament hinauf. Ciao, Bücherwurm. Ciao. Und wenn Ihnen McGuire sehr gut gefällt, ich mache Ihnen einen Vorzugspreis. Und ab schob er durch die Schwingtüren. Einer von denen, die nicht unterzukriegen waren. Einer von denen, die dem Geld rund um die Welt nachjagten und es auch fanden. So ging ich Theresa suchen und beschloss, da ich sie nicht fand, es mit McGuire zu probieren, in der Branche als Apollyon bekannt. Er wohnte in Garnet Hill, dereinst eine Gegend, die von vielen Theaterleuten bewohnt war, jetzt Glasgows Chinesenviertel. Fünf kleine Puppen sahen mir mit komischem Ernst zu, als ich in dem Durchgang verschwand, in dem McGuires Wohnung zu finden sein musste. Dann stieg ich eine sehr gepflegte Treppe hinauf, um vor einer grün-weiß gestreiften Tür anzukommen, die sehr ordentlich besagte Apollyon. Sie nerven mich langsam, Mann. Heißt das, Sie haben vor, Nuke beizuziehen? Nuke ist in seinem Meditationskurs. Kein Kommentar. Was wollen Sie? Glauben Sie an Ahnung? Hab noch nie gehört, dass Sie sich bezahlt machen. Darauf würde ich mal lieber nicht wetten. Sie verschwenden meine Zeit, Bücherwurm. Ich habe eine Ahnung gehabt in Bezug auf Heiligenbilder. Hat Theresa gequatscht? Ein bisschen. Sind Sie von der Polizei? Handelt es sich denn um eine Sache für die Polizei? Ich habe nichts gelingt, Bücherwurm. Oh, jetzt sollten Sie sich mal langsam entscheiden, ob ich Bücherwurm für Sie bin oder Polizist. Ach, ganz egal, ich habe nichts zu fürchten. Da könnten Sie sich fürchterlich irren. Sie stochern doch nur im Nebel rum, Mann. Und das mache ich, bis Sie mir was über Heiligenbilder erzählt haben. Klettern Sie mal wieder schön auf Ihr Fahrrad, Bücherwurm. Mr. Milhouse durfte mit Ihrer Haltung durchaus nicht einverstanden sein. Mr. Milhouse weiß alles darüber. Alles nicht. Was soll das? Dass es etwas in Zusammenhang mit den Heiligenbildern gibt, was er nicht weiß, was ihn sehr böse machen würde. Etwas, das das Ende von Apollyon und seinen großen polychromen Träumen bedeuten könnte. Da hängen andere drin. Leute, vor denen Sie Angst haben? Leute, die ich schützen will. Theresa? Theresa kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem ist sie eine Frau. Sie sind schwul. Und stolz darauf. Also wer ist der Mann oder sind die Männer, die Sie schützen möchten? Auf dem Rückweg begegnete ich in einem Schaufenster meinem Ebenbild und fand in meinem Gesicht den törichten Ausdruck eines Mannes, der auf einen ausgemachten Schwindel hereingefallen war. den eines gestrandeten Fisches. Und ich wünschte mich zurück auf vertrauten Boden, Nostalgie aller Bücherladen. Aber in Ermangelung dessen kehrte ich ins Hotel zurück, wo ich Theresa in der Halle hinter einer Kanne Kaffee fand. Sind Sie böse oder sehen Sie nur so aus? Böser. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Nein, danke. Und was ist der Grund für die üble Laune? Sie und Ihre ganze entnervende Familie. Was haben wir denn jetzt wieder angestellt? Sie haben mich reingelegt. Inwiefern? Sie spielen mich gegeneinander aus. Sie suchen nicht nur nach einer Ausrede. Wofür? Naja, weil Sie Jock Cameron nicht finden. Das ist ja womöglich der ganze Zweck der Übung. Was? Ihn nicht zu finden? Ja, das fange ich langsam an zu glauben. Sie haben sich übernommen. Läuft es nicht eher darauf hinaus? Möglich. Und jetzt würden Sie alles gern hinwerfen. Nein. Wenn Sie Rätsel so geschickt lösen würden, wie Sie sich ausdenken, ja, leider schaffe ich das nicht. Ich werde Ihrem Beispiel folgen und auch aufgeben. Und ich werde es einer Figur bei Chandler oder Hammett nachmachen und Ihnen ein paar sehr persönliche Fragen stellen. Mein Leben ist ein offenes Buch. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es in einer Sprache geschrieben ist, die wir beide verstehen. Amen. Inwieweit erinnern Sie sich an Ihre Eltern? Was haben denn die da? Ihre Antworten sind immer Fragen. Wirklich? Bitte, bitte. Verzeihung. Also, Ihre Eltern. Sie sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als ich ein Jahr alt war. Und Sie haben keine Erinnerung an Sie? Keine. Hat Ihr Großvater mit Ihnen über Sie gesprochen? Mein Großvater war ein sehr verschlossener Mensch. Was eine Maske sein kann für ganz gewöhnlichen Egoismus. So habe ich ihn nicht gesehen. Wie haben Sie ihn gesehen? Als Opfer. Das erstaunt mich. Vielleicht, weil wir etwas Verschiedenes unter dem Wort verstehen. Wahrscheinlich. Ein Überlebender zu sein, ist etwas ziemlich Schreckliches, wie? Kommt drauf an, was man überlebt. Man kann etwas physisch überleben und seelisch ruiniert bleiben. Das passiert ständig. Seien Sie nicht so gnädig. Und Sie nicht so empfindlich. Sagen Sie, was Sie sagen wollten. Sie haben ja sein Zimmer gesehen. Ja. Die Spanienkarten auf dem Tisch, die Plakate an den Wänden und so weiter. Ein Teil des Lebens, der sozusagen... Tja, was? Versteinert ist? Ja. In dem Zimmer war er immer noch der Stabschef der 14. Internationalen Brigade. Die Welt außerhalb davon hat er nicht wirklich verstanden. Oder nur allzu gut. Ich glaube nicht. Sagen Sie mir etwas. Ja? War Jocelyn Coleman zusammen mit ihrem Großvater in Spanien? Ja. Es würde mich interessieren, ob er und ihr Großvater... Ich muss los. Meine Maschine, sogar höchste Zeit. Zurück nach London? Wo mich eine Beerdigung erwartet. Tja, dann... Es mag sich ja dumm anhören unter den Umständen, aber ich bin froh. Dann sage ich Ihnen auch was Dummes. Ich bin wütend, dass ich mich bei meinem Großvater nicht mehr entschuldigen kann für das, was ich gedacht habe. Heben Sie Ihre Wut für Jocelyn Coleman auf. Der wird sich wundern, wenn ihm das Messer erst mal in den Rippen steckt. Übrigens, wissen Sie, wo und was das dritte Auge ist? Ein Modeoptiker in der High Street. Irrtum. Sondern? Sie werden dort jemanden finden, der mit Ihnen über Heiligenbilder sprechen will. Ich weiß nicht, was ich mir unter dem dritten Auge vorstellte. Ein Center möglicherweise von Männern in orangefarbenen Gewändern, die sich gegenseitig in die Hände schlagen oder andere Zen-Raffinessen miteinander austauschen. Oder die um einen Tisch sitzend das letzte Abendmahl von Picasso darstellen. Stattdessen betrat ich einen Buchladen, der zu einer Galerie umfunktioniert worden war. Beziehungsweise für Banausen in ein Vegetarier-Restaurant. Wie er da saß, wirkte er verloren. So, als ob er schon eine geraume Weile hier gewartet hätte. Und er lächelte schüchtern, als er mich sah. Hallo, Bücherwurm. Hallo, Nyuk. Ich hatte sie schon fast aufgegeben. Und wo haben Sie McGuire gelassen? Der Herr sieht nicht auf unser Äußeres. Sein Blick erfasst die Seele. Alte Zen-Weisheit. Alte irische Großmutter-Weisheit. Die Sie aus welchem Grund hervorholen? Um zu sagen, wenn man aussieht wie ein Schlägertyp, muss man noch lange keiner sein. Sie wissen über Heiligenbilder Bescheid? Das Thema meiner Doktorarbeit. In kleinerer Münze ist es nicht zu haben. Doch. Ich bin ganz Ohr. Also dann mal als erstes. Ich halte den McGuire für eine ganz große Begabung. Da würde Ihnen Milhouse was pfeifen. Um mit Oscar Wilde zu sprechen. Milhouse kennt von allem den Preis und von nichts den Wert. Sie sind ein stilles Wasser, ja? Sie dürfen es gern weiter sagen. Mach ich, wenn Sie mir was über die Heiligenbilder erzählt haben. Bin ja dabei. Ich dachte, Sie seien auf ein Nebenglas geraten, welches da ist, ein Popsänger namens Apollyon. Bevor er Apollyon, der Popstar in Spe wurde, war er Terry McGuire, der hochtalentierte Maler. Ah. Ja. Als wir noch unter den Iren in London lebten, in Kilburn, da ging es uns plötzlich dreckig. Und damals bekam McGuire es mit Heiligenbildern zu tun. Wie das? Vermutlich hat alles mit Miss Hurley angefangen. Sie war unsere Wirtin. Eine wahrhaft ökumenische Person. Sie hasste Männer, ob katholisch oder protestantisch. Aber Sie beide kamen zurecht mit ihr. Ja, bestens sogar. Bis wir nicht mehr genügend verdienten und mit Mietzahlungen in Rückstand gerieten. Und dann passierte was? Rückblickend gesehen gab es schlimmere Fuchteln als sie. Sie warf sie raus? Nein. Offen gesagt, ich finde Ihren Erzählstil ziemlich aufreibend. Aber Sie sind der Nutznießer. Ja, nur ob ich den Nutzen erleben werde, Nuke. Oh, doch. Sie sind einer mit einem langen Leben, Bücherwurm. Ja, dann mal weiter. Miss Hurley war schon dabei, den Teppichklopfer über uns zu schwingen, als sie eines seiner Gemälde ansichtig wurde. Eines Heiligen? Ja. Madonna mit dem Kind. Und sie verliebte sich in das Bild. Hat sie es gekauft? Wir haben es gegen die Mietrückstände verrechnet. War es ein Original McGuire oder eine Kopie? Eine Kopie. Ein einzelnes Bild? Ursprünglich ja. Aber dann schleppte Miss Hurley sämtliche alten Klatschtanten von Kilburn zur Besichtigung ihrer Madonna ins Haus. Und in Kürze wollten sie alle eine. Und McGuire begann Madonna dutzendweise zu produzieren. Immer die gleiche? Nein. Er war auf den Geschmack gekommen und malte Varianten. Inzwischen gibt es sie wie Sand am Meer. Affektiert lächelnde Senioras mit kleinen Kerlchen auf dem Schoß, die aussehen wie japanischer Judo-Kämpfer-Nachwuchs. Und das war die Geschichte der Heiligenbilder? Nicht ganz. Dann raus mit dem Rest. Eines Abends gingen wir mal wieder in unsere Stammkneipe, eine Schwulenbar, und unterhielten uns mit einem von den älteren Kunden, auch einem Stammgast. Und irgendwie kam das Gespräch auf Miss Hurley und die Heiligenbilder. Und dann? Ja, dann kam der Mann, mit dem wir uns unterhielten, mit einem Vorschlag heraus. Und zwar? Er erzählte, er hätte eine ganze Sammlung von Bildern zu Hause, zum größten Teil moderne, die schon lang kopieren lassen wollte wegen der Versicherung. Die Idee ist, dass man das Original in einen Banksafe steckt und Freunde und Bekannte verlustieren sich mit der Kopie. Was gewisse Damen der Gesellschaft mit ihrem Schmuck machen. Ja, das muss ich Ihnen jetzt einfach so glauben. Jedenfalls sagte McGuire, er wolle es mal versuchen. Aus Höflichkeit. Oder vielleicht war es auch einfach nur so hingesagt, wie man das so macht bei einem Glas Bier. Vielleicht hat er ihn noch gar nicht ernst genommen. Wie soll man auch einen Blinden, der über das Kopieren von Gemälden verhandelt? Der Mann war blind. Stockblind. Also, den können Sie sich auch vorstellen, wie uns der Schrecken in die Glieder fuhr, als er am nächsten Tag mit einem der schönsten Loris auftauchte, die ich je gesehen habe. Und McGuire hat ihn kopiert? Ja. Der Blinde hat die... Ob wir ihn einfach Coleman nennen? Ja. Coleman. Coleman hat die Kopie einem Experten gezeigt. Und der ließ sich täuschen. Wie viele Kopien hat McGuire angefertigt? Sie haben die Galerie in Theresas Haus gesehen? Ja. Alles McGuires. Seltsame Geschichte. Theresa findet sie finster. Und Sie? Ich will mal einfach so sagen, wir Schwulen müssen zusammenhalten. Haben Polizisten, Privatdetektive, Finanzbeamte und andere wenig gut gelittene Weltbewohner eine besondere Aura um sich? Eine Aura von Schweigen und Geheimnistuerei, von Dumpfheit und Groll? Schweigen, Geheimnistuerei, Dumpfheit, Groll, die verdampfen und verrauchen, wenn man nur diese Aura entschlossen verscheucht. Und das Geheimnis des Lebens ist, sagte ich mir, nicht zu viel wissen zu wollen, sich mit der Rolle des glücklichen Idioten zufrieden zu geben, die großen Geheimnisse dich auswählen, sich dir offenbaren zu lassen, soll Philipp Marlowe sich die Hacken ablaufen auf dem Pflaster der Hauptstraßen. Solche Gedanken führten mich zurück in mein Zimmer. Mit klingelndem Telefon. Ja? Mr. Miller? Ja? Ich bin Dr. Lovett und ein Freund von Agnes McLaughlin. Passiere, Freund. Sind Sie immer noch an Jock Cameron interessiert, Mr. Mayor? Tja, das würde ich gern selber wissen. Das ist natürlich eine ziemlich neblige Antwort. Die nur meine eigene Verwirrung widerspiegelt. Warum haben Sie Cameron gesucht? Weil mich jemand darum gebeten hat. Und dieser jemand ist inzwischen gestorben. Und Sie fragen sich, ob Sie das von Ihrer Verpflichtung entbindet. So ist es. Es kann sein, dass dieser Tod nicht nur Sie von Verpflichtungen entbindet. Soll ich zu Ihnen kommen? Ich schicke Ihnen einen Wagen. Ich stand vor dem Hotel, während die Minuten dahin tröpfelten. Und etwas schien zu Ende zu kommen. Soweit dieses Etwas je begonnen hatte. Dann stand er plötzlich neben mir. Ein kleiner, vierschrötiger Mann mit durchdringenden blauen Augen. In Jeans und einer braunen Wildlederjacke. Von Sonne und Entbehrungen gegerbtes Gesicht. Es war eines dieser alterslosen Gesichter, in denen die alterslose Frage steht, wer bitte hat das siebentorige Theben gebaut? Sie sind Graham Mayer? Ja. Dr. Lovett hat mich geschickt, Sie abzuholen. Was veranlasst Sie, Ihr Versteck zu verlassen, Sir Cameron? Es gab etwas zu tun. Auftrag ausgeführt? So könnte man sagen. Gilt das auch für meinen eigenen Auftrag? Das besprechen wir unterwegs. Da drüben steht mein Wagen. In den soll ich einsteigen? Passt dir nicht? Irgendwas sagt mir, dass das eine heiße Kiste ist. Okay, ja, die Fenster aufmachen. Schnallen Sie sich an. Sie haben gehört, dass Forrest tot ist. Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Und feine Männer sind rar, ja? Er war mehr als das. Er war ein großartiger Mann. Ein großartiger Soldat vielleicht, was nicht unbedingt dasselbe ist. Richtig. Aber Sandy Forrest war beides. Ich fürchte, mir gegenüber war er unaufrichtig. Wahrscheinlich war er einfach überzeugt davon, dass Sie schon nicht untergehen würden. Sehr schmeichelhaft. Aber noch schmeichelhafter hätte ich es gefunden, wenn er mir voll vertraut hätte. Ich will Ihnen was sagen. Gern. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man Sie ganz aus dem Spiel gelassen. Ich weiß nur immer noch nicht, aus welchem. Fragen Sie. Wenn die Frage zu weit geht, sage ich es schon. Führen Sie immer noch einen Krieg? Möglich. Erinnern Sie sich an ein Plakat aus dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufschrift »Ist Ihre Reise wirklich nötig?« Erinnere mich, ja. Ja, also war meine Reise hierher wirklich nötig? Worauf wollen Sie hinaus? Ich habe den Verdacht, dass Forrest die ganze Zeit wusste, wo sie sich aufhielten. Möglich. Wozu dann diese Farce? Dazu haben Sie sich doch bestimmt schon was ausgedacht. Sie und Forrest haben sich einen Namen im Spanischen Bürgerkrieg gemacht, nicht? So sagt man. Aber als der Krieg gegen Hitler losging, wollte die englische Armee nichts von Ihnen wissen. Vielleicht, weil wir die falschen Schulkrawatten hatten. Oh, Forrest zumindest hat eine Public School besucht und Oxford oder Cambridge. Seine Biografie war makellos. Er war Antifaschist einer zu frühen Stunde gewesen. Was heißt das? Das hieß, geh zum Teufel. Wir wollen nichts von dir wissen. Hat man Ihnen das gleiche Etikett umgehängt? Allen, die gegen Franco gekämpft haben. Eingeschlossen den schwulen Jocelyn Coleman. Der hat nicht gegen Franco gekämpft. Aber er war zur Zeit des Bürgerkriegs in Spanien. Als Sekretär der britischen Botschaft. Er hat uns kleine Gefälligkeiten erwiesen. Kleine, ganz recht. Ich verstehe nicht. War eine der kleinen Gefälligkeiten, dass er half, ein Baby aus dem Land zu schmuggeln? Ja. Sie haben sich seinerzeit in einflussreichen Kreisen bewegt, Jock Cameron. Ja. Aber um die Einzelheiten mit dem Kind hat sich Forrest gekümmert. Wie sind Sie es losgeworden? Er und Coleman kannten sich aus Eton. Und Coleman hatte wohl einen Narren an Forrest gefressen. Milde ausgedrückt. Das soll heißen? Die Sache mit dem Baby hat Coleman die Karriere gekostet. Irgendjemand hat nicht dicht gehalten. Vielleicht sogar Coleman selbst. Jedenfalls, das hat ihn erledigt. Und er wurde nach Hause geschickt. War es Ihr Kind, Cameron? Nein. Das dachten eine ganze Menge Leute damals. Möglicherweise auch Agnes McLaughlin. Aber das stimmte nicht. War so, wie ich es erzählt habe. Ich habe den Kleinen in einem Bombentrichter gefunden. Beziehungsweise zur Welt bringen geholfen. Ich glaube Ihnen. was mir völlig egal ist. Wir ließen die Stadt hinter uns. Teil des Lebens. Durchfuhren schmucke kleine Orte mit kurz geschnittenem Rasen und wohlgetrimmten Rosen. Manche auch mit kleinen goldfischbesetzten Teichen, aber keinen Gartenzwergen. Dann wurden die Abstände zwischen den Häusern größer, bis wir auf eines zufuhren, das völlig allein stand. Ein Mann wartete am Tor, sah uns entgegen, als wäre ihm die Einsamkeit zu viel geworden, als suche er Gesellschaft. Endstation. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Fragen. Stellen Sie sie, Dr. Lovett. Cameron fuhr weiter. Und Dr. Lovett sah dem Wagen nach, als ob er sich für einen flüchtigen Augenblick einen Traum aus einer Zeit zurückgeholt hätte, in der die Welt noch jung und die Luft von Verheißungen erfüllt war. Und ich spürte einen Stich von Eifersucht, fühlte mich ausgeschlossen aus seinen Erinnerungen. Glaube, Unschuld. Ich beneidete ihn um beides, während ich ihm ins Haus folgte. Setzen Sie sich doch. Danke. Tja, Mr. Mayor, so haben Sie Joe Cameron also gefunden. Wirklich? Was bekümmert Sie? Sie haben es mir zu einfach gemacht. Das ist mir ja ein seltsamer Einwand. Naja, es war ja alles nicht schlecht aufgezogen, die anfängliche Aggressivität von Henderson und seine Weigerung, den Mund aufzumachen. Dann sein plötzlicher Sinneswandel, der mich in Richtung von Agnes McLaughlin und ihrer romantischen Geschichte führte oder eher manipulierte. Alles wahr und überprüfbar. Ja, ich sag ja, gut gemacht. Der Weg zu Jock Cameron. Spannend und nicht allzu schwierig, aber zu guter Letzt passiert etwas Seltsames. Und das ist? Na, Cameron entschließt sich, aus eigenem Willen aufzutauchen. Und inwiefern ist das seltsam? Ich denke, dass etwas eingetreten ist, was meine Rolle in dem Drehbuch geändert hat. Was das immer war. Da bringen Sie mich in ein Dilemma. Inwiefern? Ich kann nur zu wenig darüber sagen oder zu viel. Ich werde versuchen, einen Mittelweg zu finden. Die Details auszulassen, aber Ihnen doch eine Erklärung zu geben, auf die Sie Anspruch haben. Danke. Sie hatten recht. Die ganze Geschichte mit Joe Cameron war getürkt. Und wir haben Sie als Köder benutzt. Fabelhaft. Von der Seite Henrahan hat ihn aber nie Gefahr gedroht. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Das bezweifle ich. Wieso? Henrahan ist ein Killer, noch dazu ein ganz Ausgefallener. Warum ausgefallen? Er arbeitet immer zu zweit mit einer Frau und die Frau ist seine Tochter mit Namen Nora. Ah, ja, ich hatte das Vergnügen mit beiden, ganz recht, und hab's überlebt. Jedenfalls, das muss ich sagen, verfügt er über einen gewissen Humor. Das wäre mir ein neuer Vorwurf. Er erging sich über eine mysteriöse Figur namens Henrahan. Das hört sich mir nach Nora an. Ich habe gemerkt, dass ich den beiden nicht über den Weg trauen konnte. Die beiden haben Sie wahrscheinlich unterschätzt. Dann machen Sie bitte nicht denselben Fehler. Soll ich mal ein Exposé entwickeln? Wir haben da eine Organisation, die eine Gefahr für den Staat darstellt oder so eingeschätzt wird. Wie sich das in Wirklichkeit verhält, tut nicht viel zur Sache. Regierungen sind von Haus aus paranoide Institutionen. Das ist natürlich reine Spekulation. Ja, soll ich weiter spekulieren? Bitte. Meine hypothetische Organisation ist in eine kritische Situation von sozusagen klassischem Zuschnitt geraten. Ein Mitglied oder ein Sympathisant hat unerwünschtermaßen Informationen weitergegeben. Ein sogenannter Maulwurf. Und es wurde ein Plan entwickelt, den Maulwurf auszuheben. Und ich wurde in den Plan eingespannt. Ob Sie sich klar darüber sind oder nicht, Sie haben den hypothetischen Bereich verlassen. Dann hören wir doch überhaupt auf mit Hypothesen. Einverstanden. Etwas vielleicht von meiner Seite, wovon Sie möglicherweise nichts wissen. Ja. Jocelyn Coleman hat Forrests Bilder verkauft. Da ist nichts Geheimnisvolles oder Finsteres dran. Forrest brauchte Geld. Wieso hat Coleman dann Kopien anfertigen lassen? Weil Forrest die Bilder liebte, wenn auch nicht mit der üblichen Sammlerbesessenheit. Warum sollte er sie verkaufen? Man hat doch den Eindruck, dass er ziemlich betucht war. Ich kann es nicht glauben. Aber auch die Betuchten sind manchmal nicht mehr flüssig genug. Ich bin auf Sandy Forrest zum ersten Mal in Spanien gestoßen. Ich war Helfer in einer Sanitätseinheit und hatte den großen Ehrgeiz, Arzt zu werden. Ich entstammte einer, wie man so sagt, ehrbaren, aber armen Familie, und das waren noch die Zeiten vor dem Stipendiensystem. Nach dem Ende des Bürgerkrieges in Spanien 1936 hat Sandy Forrest mein Studium finanziert. Und es war Sandy Forrest, der es Henderson ermöglichte, seinen Lebensabend ohne Sorgen in einem Heim zu verbringen. Und es war Sandy Forrest, der Agnes McLaughlin nach dem Tod ihres Vaters über Wasser hielt. Und Gott weiß, was er noch alles getan hat, wovon wir nichts wissen, weil er nie ein Wort darüber verloren hat. Was haben Sie in Sachen Maulwurf vor? Ich habe vor, kein weiteres Wort mehr darüber zu verlieren. Wie komme ich nach Glasgow zurück? Jock wird sie abholen. Und da mehr wohl nicht zu erfragen war, verstrichen 10 schweigsame Minuten, bevor Jock erneut zur Stelle war und mich durch die schmucken Orte mit dem manikürten Rasen und den peniblen Beeten in die umgekehrte Richtung fuhr. Ein höflicher kleiner Regen hatte eingesetzt und ein weiteres Schweigen, das mir nach einer Weile so unhöflich erschien, dass ich es brach. Lieben Sie Autos? Sie sind mir ziemlich egal. Aber das hier weniger. Ja? Zuletzt habe ich mit Henry und Nora hier drin gesessen. Da waren Sie in schlechter Gesellschaft. Ja. Ja. Ich frage mich, was aus den beiden geworden ist. Ich mich auch. Vielleicht wurden sie ruhig gestellt. Sagt man so? Ja. Und was heißt das? Das heißt, dass sie weniger verdammt schlau waren, als sie sich für verdammt schlau hielten und ins Gras beißen mussten. Aus meinem Zimmer sah ich noch einmal auf die Stadt. Aber wir hatten uns nicht viel zu sagen. Wir hatten die Bekanntschaft nicht gesucht. Und Liebe auf den ersten Blick war es nicht gewesen. Also, die Rechnung begleichen und nichts wie weg. Es war am selben Tag, aber in einem anderen Land, das der Kreis sich schloss. Der Laden hatte den unveränderten Geruch von vielen Menschen, Gedanken und Ideen. Und während ich dastand und ihn einsog, merkte ich, dass jemand hereingekommen war. Und als ich mich umwandte, war es ein alter Bekannter. Mit einem ironischen Lächeln und dem Namen Jocelyn Coleman. Mayor, sind Sie froh, wieder in London zu sein? Ja. Dann haben Sie Jack Cameron ja offenbar gefunden. Nicht nur das. Ach. Ich fürchte, ich habe Sie auffliegen lassen, Coleman. Das glaube ich weniger. Ah, nein. Es ist eine lange Geschichte. die vor 50 Jahren mit einem aus Spanien geschmuggelten Baby anfängt. Wer hat Ihnen das erzählt? Der gesuchte Joe Cameron. Er hat gesagt, der Fall habe sie ihre Karriere gekostet. Und was hat er noch gesagt? Dass sie Forrest geliebt haben, seit der gemeinsamen Schulzeit in Eden. Jock ist ein unverbesserlicher Romantiker. Was Sie ihrerseits nicht sind. Unterstellen wir mal, Cameron habe sich geirrt. Und es hat sie gar nicht ihre Karriere gekostet, sondern ihre Oberen hätten ihnen ein Geschäft angeboten. Sie haben eine lebhafte Fantasie, mein Junge. Und die ist noch lange nicht an ihre Grenzen gestoßen. Nur zu. Das Geschäft bestand darin, dass man sich bereit erklärte, ihr Vergehen mit dem Babyschmuggel zu vergessen. Unter einer Bedingung. Na schön. Die Bedingung war, dass ich mich bereit erklärte, Informationen über Forrest und seine Freunde zu liefern. Das geben Sie zu? Mit Vergnügen. Früher nannte man das schlicht und einfach Verrat. Von einem wichtigen Punkt abgesehen. Und zwar? Ich habe Forrest schließlich eingeweiht. Das fällt mir schwer zu glauben. Dann glauben Sie auch nicht an die Existenz einer Liebe, außer der zwischen Mann und Frau. Wie hat Forrest reagiert, als Sie es ihm erzählt haben? Er hielt es für einen ausgemachten Witz. Der Witz hat sich lange gehalten. Ich versuche mal, Folgendes klarzumachen. Weil er sich einen Namen in Spanien gemacht hat, wird leicht vergessen, dass Forrest ein Schotte war. Und was für einer. Er hatte auch sehr entschiedene Meinungen über Fragen wie Nordseeöl, die Entsorgung von Nuklearanlagen und so fort. Die NATO nicht zu vergessen. Er wollte Schottland nicht auf den Status, wie er sagte, einer Festung heruntergebracht sehen. Und so hat er eine Friedensbewegung ins Leben gerufen. Nein, er hat zwei Friedensbewegungen ins Leben gerufen. Das ist doch nicht ernst. Doch, doch. Der Terminus technicus ist wohl Desinformation. Sinn und Zweck der zweiten, der Harry Loder-Gruppe, wie Forrest sie nannte, war, die Aufmerksamkeit von der eigentlichen, der A-Gruppe, abzuziehen. Diese sollte die ernsthafte Arbeit leisten. Fragen Sie mich nicht, aus wem die sich im Einzelnen zusammensetzte. Das behielt Forrest schön für sich. Und die sogenannte Harry Loder-Gruppe? Forrest, Dr. Lovett, Jock Cameron. Und ich, was aber MI5 natürlich nicht wusste. Und was hat die Gruppe gemacht? Gar nicht so viel. Unser Ziel war ja, eine bestimmte Atmosphäre herzustellen. In Forrests Worten, einen deutlichen Eindruck von komischer Unfähigkeit hervorzurufen und aufrechtzuerhalten. Irgendwann müssen die bei MI5 doch gemerkt haben, dass sie auf den Arm genommen wurden. Paranoiker haben doch keinen Humor. Habe ich Ihnen die Geschichte von den Gemälden erzählt? Nichts dergleichen haben Sie. Sie haben nur dringend vor Jock Cameron gewarnt. Teil der allgemeinen Mystifizierung natürlich. Aber die Gemälde haben Sie auch verkauft, ne? Ja, aber doch nur die Kopien. Bei MI5 laufen lauter Leute herum, die stolze Besitzer von unechten Lorries, unechten Wallaces oder was immer auch sind. Sie sind ja ein Gauner von Format, Coleman. Sagt man das einem blinden alten Mann so glatt ins Gesicht? Was stieß der Harry Loder-Gruppe zu? Der stießen die Amerikaner zu. Seit Bestehen der NATO musste MI5 mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Und so wurde schließlich der CIA auf den Harry Loder-Laden aufmerksam. Ja, und Sie können sich ja ausmalen, wie die reagiert haben. Draufgänger, wie sie sind. Wo MI5 in der Gruppe bloß ein paar Clowns am Werk sah, roch der CIA Schwefel. Ganz recht. Ganz recht. Dann kam mir ein Gerücht zu Ohren, dass der CIA Verbindung mit den Hanrahans aufgenommen habe. Ach, der CIA hat die ins Spiel gebracht. Forrest war seit jeher der Überzeugung, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Also wurde eine Story zurechtgebaut. Die Harry Loder Gruppe sei unheilbar zerstritten. Ihr Haupt sei ein todkranker Mann und habe die Kontrolle über die Dinge völlig verloren. Lovett wolle aussteigen. Cameron sei am Durchdrehen und stoße wilde Drohungen gegen alles aus, was mit Amerika zusammenhängt. Forrest sei total verzweifelt, weil er nicht wisse, wo Cameron überhaupt steckt. Da blieb kein Auge trocken. Und so kam ich ins Spiel. Ich sollte den durchgedrehten Cameron aufspüren. Das war die Story. Aber warum ausgerechnet ich? Weil ihr Großvater Camerons dickster Freund in Spanien war. Das sollte der Unternehmung den Anschein höchster Authentizität geben. Sie sprechen ja nicht mal jetzt die Wahrheit, Coleman. Das tut natürlich weh. Ich wurde als Köder losgeschickt, ja. Nur, dass die Idee war, die Amerikaner zu einer Aktion zu provozieren. Diese Erkenntnis hätte ich Ihnen gern erspart. Dass die Amerikaner es dabei nicht belassen werden, durfte Ihnen ja wohl klar sein. Das zählt nur jetzt kaum mehr. Die Szene war gerichtet für den letzten Akt. Die Zuschauermenge, die Trauergemeinde, was immer, die sich zu der Verbrennung einfand, bestand zum größten Teil aus alten Männern. Sie trugen abgewetzte blaue Anzüge und schwarze Krawatten und unterhielten sich nur flüsternd, als würde jeder lautere Ton den Toten stören, dem die letzte Ehre zu erweisen sie sich eingefunden hatten. Dem einen fehlte ein Arm, dem anderen ein Bein, keinem fehlte es an Stolz. Dann streckten sich mit einmal die Schultern und die Köpfe richteten sich auf, als unversehens auch er vor dem Sarg stand. Jock Cameron. Kameraden, die meisten von euch werden sich an Captain George Nathan erinnern. George Nathan mit seinen Reitstiefeln, in denen sich die spanische Sonne wiedergespiegelt hat. Und an seinen Offiziersstöckchen mit dem goldenen Knauf. Wir haben gedacht, der Mann sei unverletzlich, weil er aus dem dicksten Schlachtgetümmel heil hervorgegangen ist. Und wir haben gedacht, sein Stöckchen müsse ein Zauberstab sein. Aber dann kam Brunete und da war es vorbei mit der Zauberkraft. Und als George Nathan da sterbend lag, hat er uns gebeten, dass wir ihn aus dem Leben singen. Das haben wir gemacht. Kameraden der Internationalen Brigade, der hier vor uns als Toter liegt, über 40 Jahre später, Sandy Forrest, war ein nicht minder großer Soldat und Kamerad. Und er hat Anspruch darauf, dass wir das Gleiche tun für ihn. Also bieten wir ihm unseren letzten Gruß. Singen wir ihm das Lied, das keiner von uns vergessen hat. Sie hörten Spanische Schlösser. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Dritter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Graham Mayer, Christian Brückner, Theresa Forrest, Katharina Palm, Jocelyn Coleman, Karl Liefen, Milhouse, Walter Laukwitz, Apollyon, Markus Hoffmann, Nuke, Jörg Ratjen, Dr. Lovett, Kurt Bock, Jock Cameron, Hans Madin. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Musik Lutz Köhler, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989.